Ab jetzt zeichnen wir auf. Na dann, einen schönen guten Abend aus Buxtehude. Genau, erstmal vor guten Abend sozusagen. Und damit die überhaupt wissen, warum wir uns, was wir jetzt eigentlich gerade machen. Wir haben diesmal so viele News, dass, wie viel hast du gerade rausgerechnet? 1,5 Minuten hätten wir pro News, wenn wir eine Stunde schaffen wollen. Ne? Ja, das war jetzt, war nicht gerechnet, das war einfach mal so dahin gesagt. Wir haben, ja, glaube ich, 37 Themen und eine Stunde. Ja, kommt ja auch hin mit 1,5 Minuten. Deswegen gucken wir gerade mal durch, ob wir, was habe ich denn hier überhaupt? Achso, das kann ich jetzt nicht alles jetzt schon sagen, kriegen sie es alle mit. Ja, weiß ich auch nicht, ob wir da wirklich was rauskürzen wollen. Ein paar Sachen sind ja auch so kurz, also so wie die Enigma-Geschichte ist ja wirklich ein Satz und viel mehr ist da ja auch gar nicht so zu sagen. Und wenn wir knapp über eine Stunde kommen, haben die halt Pech. Hast du nicht gehört, diesen Podcast, der wo alle anderen schläft man ja ein, außer bei dem einen, der dann nur 5 Minuten geht aus dem Allgäu. Das ist ja so ihr Werbespruch gewesen. Hast du ihn schon mal gehört? Nein. Geht immer so 5 Minuten. Beim letzten, da hat sie sich wohl selbst schon verschätzt. Das heißt, der ging immer noch unter 5 Minuten. Dafür redet sie in so einem Tempo wie so eine ICE auf Vollgas. Also, das war schon ziemlich cool, wie sie versuchte verzweifelt diese 5 Minuten einzuhalten und ist dann am Ende auf 3,5 gekommen. Also sie hätte auch halb so schnell sprechen können. Das nee, war schick. Also ich gucke den Podcast mir gerne an. Ich höre den ganz gerne. Ich finde ihn ganz witzig. Ne? Dieses Mädel hört sich auch nett an. Aber ist halt mit großen Worten angetreten. Und ich stehe ja so auf solche Sachen, wenn die Leute so richtig auf die Kacke hauen. Dann freut es mich auch ab und zu, wenn sie mal auf die Fresse fliegen. Ich muss es gestehen. Obwohl ich ihr auch gönne, dass das funktioniert. Also um Gottes Willen. Ne? Aber ich bin mal gespannt, was dabei rauskommt. Die hat jetzt auch, glaube ich, schon 10 Folgen oder so. Musst du dir echt mal anhören. www.geocaching, ja, Allgäu, glaube ich, .de. Ist aber auch bei Süffel zu finden. So, wo ist jetzt mein Tee? Ach, da. Das kennen meine Hörer ja schon. Das mache ich ja sonst auch die 5 Minuten vorher, wenn ich die Sprechstunde mache. Gesichtsgymnastik, die erspare ich mir mal heute, weil wir hier per Bild uns sehen auf Skype. Aber ein bisschen tief durchatmen gehen. Ich muss mal so viel gehen vom Podcast. Ich weiß auch nicht, wie das kommt. Ich glaube, das liegt an meinem Keller hier. Und selbst fit? Alles bestens. Ich gucke dir jetzt gerne zu, wie du die lecker Schlemmerkescher-Süßigkeiten da vernaschst. Nee, ich hau die Colaflaschen weg. Die anderen von den Schlemmerkeschern warte ich, bis du auch da bist. Also ich mache nichts auf, bevor du auch da bist. Ich esse nur Sachen, die wir schon angegessen haben, wenn du nicht da bist. Das ist ein kleiner, aber feiner Unterschied. Ja, okay. Wir haben jetzt aber auch wirklich hier irgendwie geschätzte 5 Kilo Haribo in verschiedensten Variationen. 3 Tüten Chips. Also im Moment sind wir ganz gut. Jetzt können wir irgendwas anderes unsere Hörer bebetteln. So, 2 Minuten. Na, ich habe schon mal einmal zu früh 1-2 Minuten angefangen. Das kam gar nicht gut an. Kommentare kann es auch noch gar nicht geben. Das geht erst los, wenn wir angefangen haben. Du hattest doch jetzt irgendwo in den ganzen News nochmal ein Dokument mit den Überschriften, oder? Ja, das heißt Monatsnews Oktober. Das ist das, was ich klugerweise ausgedrückt habe. Ja. Damit wir dann praktisch abwechselnd die machen können. Oder irgendwie. Als hätten wir jemals einen Plan gehabt. Meinst du jetzt, weil wir aufnehmen, müssen wir so tun, als hätten wir einen Plan? Oder? So, mein Plan ist jetzt, ich gehe jetzt auf das Webtelefon. Nochmal durchatmen. Übrigens, ich habe nur angekündigt, dass der Sandmann kommt und irgendwie in einer halben Stunde schon mal 8 Likes. Sonst kriegen wir kein einziges oder 1 oder 2 von den ganz harten Fans, weil wir eh nicht so sehr drauf betteln. Und da kam gleich 14. Also ich habe Befürchtungen, dass da gut was abgehen wird, wenn der Sandmann kommt. So. Likes? Ach, das ist hier von dem Fratzenbuch. Ja, ja, interessanter, genau. Wäre doch das bei Plus. Da habe ich es noch nicht geschrieben. Ich wollte jetzt morgen, wenn ich diesen raushau, dann. So, jetzt muss ich unseren Jingle hier. Hörst du den auch? Ja, müsstest du, ne? Hörst du den eigentlich? Mal gucken. Du bist live am R. So, jetzt stelle ich gerade fest, dass der Kopfhörer doch drückt. Ich hätte also vielleicht doch das andere Mikro nehmen sollen. Jetzt müssen wir mit dem leben. Ich sage erstmal guten Abend nach da draußen in die große Ferne. Jetzt muss ich erstmal hin und her klicken, damit ich hier alles wieder auf den Schirm kriege. Ich Und hoffe. hier nochmal ein weiteres Guten Abend aus Buxtehude. Genau, heute sind wir nämlich zu zweit. Den Chat benutzen wir bei 1000 Mics. Ich weiß jetzt allerdings nicht, ob noch irgendwelche auf irgendwelchen verlorenen Chatkanälen rumeiern. Ich hoffe mal nicht. Also, wir werden jetzt erstmal hier ein bisschen bleiben, das hatte ich ja schon geschrieben, bis wir irgendwann mal was Besseres finden. Marco sucht bestimmt schon ganz intensiv, ne? Ich habe gerade noch mal schnell alles ausgedruckt. Ah, brav. Ja, ich. Zeige Internet. Warte mal, nimmt er überhaupt auf? Ja, nimmt auf. Er nimmt auf, wir haben eine 32-Gigabyte-Karte, also wir haben alle Zeit der Welt. Na, wir versuchen ja die Stunde zu halten, obwohl das heute wahrscheinlich nicht ganz klappen wird. Aber heute muss man uns entschuldigen, das ist das erste Mal zu zweit. Also ist das ein Versuch über Skype mit Video. Achso, das darf ich nicht laut sagen, sonst schalten sich bestimmt noch welche dazu, das auszuprobieren. Ja, lange Rede, kurzer Sinn, haben wir noch was zu sagen? Ach, das Gebettel hat übrigens was gebracht. Ich habe letztes Mal erwähnt, dass wir so bei iTunes nicht so oft bewertet wurden. Und siehe da, jetzt haben wir unser achten Bewertungsklick oder wie sich das da schimpft bekommen. Also wir sind jetzt erfolgreiche iTuneser oder wie immer man das nennen möchte. Brauchen wir sonst noch irgendwo was? Müssen wir noch was bebetteln? Brauchen wir noch irgendwelche Klicks? Ich weiß mal nicht, was man mit dem ganzen Kram anfangen, aber vielleicht so. Fällt dir noch was ein? Ein paar Plus auf Google Plus. Ja, stimmt. Google Plus könnte man eigentlich mal ein bisschen unterstützen. Ne? Das ist, ja, das ist. Marco ist etwas leiser. Oh, Moment, dann wollen wir mal erstmal. So, jetzt ist Marco bestimmt etwas lauter gleich. Hoffe ich jedenfalls. Sag mal was laut. Hey, bist noch da? Herrlich, schade, dass wir jetzt keinen Videopodcast machen, denn das grübelnde Gesicht, das hätte man jetzt einfach mal Ja, für alle haben hätte sitzen. sagen können, dass der Sound ganz weg. Nee, aber es ist tatsächlich, du bist, glaube ich, ja, ich muss dich ein bisschen höher drehen. So, halte ich am Anfang mal im Auge, werden wir sehen. Ich würde sagen, wir fangen einfach mal an, weil die News sollen ja noch nicht ganz so ein Laber-Podcast werden wie die anderen. Das können wir ja gut, das wissen sie alle. Heute wollen wir ja ein bisschen was berichten. Ich fange mal an. Als erstes habe ich den. Ach, da muss, ja, das muss ich jetzt dazu sagen. Das ist ja blöd. Kannst du in den Chat tippen nebenbei? Obwohl, wir haben einen Cache GC1 C wie Cäsar 6QX. Nochmal. GC1 C6QX. Sprachlos. So, ich muss mal eben gucken. Jetzt haben wir heute ein bisschen viel News, deswegen ist das Geblätter etwas aufwendiger. Und jetzt finde ich den Scheißer nicht so schnell. GC1, das fängt schon wieder an. Wir müssen uns besser vorbereiten. Da ist er. So, der heißt tatsächlich sprachlos. Mit Ausrufezeichen. Genau, sprachlos mit Ausrufezeichen und ist So markiert archiviert. Anagramm seine T5er, damit markiert er eigentlich fast alle. Da Ach, hat er nur solche. der war von Anagramm, das hatte ich gar nicht mitgekriegt. Ja. Stimmt, jetzt wo du es sagst. Und das wievielte Log war das? Also ich fand das ja bewundernd. Ich muss jetzt mal gucken, das wievielte von oben es war. Oh, da sind ja jetzt doch wieder mehr. Sind da Logs gelöscht worden oder was? Diese Dose wurde eingezäunt. Und kurz danach schrieb dann der nächste, ja, und man musste auch noch über den Zaun rüber. Es war echt schwer, da ranzukommen. Also ich finde jetzt den letzten Log nicht, aber es war wirklich, also ich bin nicht sprachlos, sondern eher fassungslos. Deutlicher kann was nicht verboten sein, es finden sich immer noch welche. Und die loggen das dann auch noch. Wenn, dann macht's doch wenigstens und haltet den Rand. Aber genau, Struffel und ich, jetzt habe ich den Namen doch genannt, aber kann er eh wieder nachlesen, waren uns erst nicht sicher, ob wir diese Dose überhaupt machen. War doch der Bereich schwer gesichert mit Zaun und Stacheldraht. Auf den Rest des Logs verzichte ich mal, weil ich meine, muss man da noch was zu sagen? Ich finde nicht. Das ist übrigens, ja, habe ich vergessen, das ist natürlich, wir fangen an mit der Rubrik nervig, damit man das hinter sich hat, weil über die ärgere ich mich jedes Mal selber. Mach du mal weiter. Geocaching schädlich für die Natur. Wenn man etwas auf Neuigkeiten achtet, fällt sie häufig. Was? Fällt sie. Okay, das hätten wir schon vorher mal in ganze Sätze fassen Das macht nichts, kriegen wir hin, hatte ich nur kurz aufgeschrieben, weil ich das geschrieben habe, mache ich den mal. sollen. Danke. Da kam im Moment wirklich ein Artikel nach dem anderen, im Moment wirklich, in welcher Form wir alles schädlich für die Natur sind. Also es ist echt unfassbar in wirklich jede Richtung. Ich hatte mir da einen rausgesucht, aber da wir heute kurz fassen wollen, müssen wir ihn auch nicht unbedingt nehmen. So wichtig ist er nun im Einzelnen auch nicht. Aber es ist einfach, man muss mal mehr darauf achten, was wir da tun. Wir kriegen immer schlechteren Ruf. Und gerade wenn ich dieses Log, was wir im ersten Punkt hatten, dann dazu nehme, dann weiß ich warum, würde ich mal so vorsichtig formulieren. Ja. Ich denke, das trifft's. Wenn wir so ein bisschen ab und zu stocken, müsst ihr da heute mal mit leben, weil wir haben so viel News gesammelt, da müssen wir uns nächstes Mal noch ein anderes Vorgehen suchen, damit das etwas flüssiger bleibt. Und ich muss sie wirklich brav vorher durchlesen. Ich habe es Jörg ja versprochen, aber dann doch nicht geschafft. Tja. Logbedingungen, Voranmeldung erlaubt. Ja, das ist so eine Frage. Das war irgendwo wieder, ich hatte ich das im Grünen Forum oder was? Genau, ich fand es sehr spannend, die Frage. Genau, das war im Grünen Forum. Hast du es da auf dem Schirm? Nein. Kommt aus dem Grünen Forum. Den Link kann sich jeder selbst raussuchen, den packen wir sonst später rein. Die Überschrift heißt Logbedingungen und dann ein Tüdelchen Voranmeldung und dann erlaubt Fragezeichen. Und da wird die Frage gestellt, ob man diese Anmeldung in so einem Terminplaner zur Log, also ob man die voraussetzen kann für einen Log. Würde mich jetzt auch mal interessieren. Ich denke mal maximal bei einer Challenge, ne? Und selbst da ist das heikel. Also weiß ich nicht. Wobei ich auch immer die Überlegung habe, ist der Cache wirklich sinnvoll, wenn man sich davor anmelden muss? Was hältst du da eigentlich von? Es gibt ja jetzt hier gerade wieder einen, wo du dich in so einen Kalender eintragen musst bei uns hier. Es gibt natürlich ein paar wenige Lost Place Caches, die echt aufwendig sind, wo es sinnvoll ist. Das ist ja auch immer noch meine Meinung, dass man da irgendwie mit maximal 5 Leuten reingehen sollte, damit auch jeder was davon hat und nicht einfach alles platt getrampelt wird. Insofern finde ich das eigentlich ganz nett, wenn ich weiß, da ist heute Abend wahrscheinlich keiner außer meiner Gruppe, mit der ich jetzt unterwegs bin. Ja, aber Also ich. das ist doch ein Cache, der sowieso dann meistens verboten ist. Na, verboten nicht mal, aber der heikel ist. Ja. Hältst du dich dran? Ja, wir halten uns dran. Das ist auch noch das Ich Blödeste. halte mich an den Kalender, ja, weil ich Interesse daran habe, dann auch wirklich nur mit meiner Gruppe unterwegs zu sein. Aber Bis du jetzt kam es zum weißt. Glück sehr selten vor, dass Ich. es überhaupt diesen Kalender gab. Ja. Na, aber ich hoffe dann auch, dass sich dann andere dran halten und würde schade finden, wenn das eben nicht so ist und nachher ist man dann irgendwie mit 1 Dutzend Personen da unterwegs, wenn man das dann gar nicht so will. Ja, stimmt. Mal ganz kurz, weil ich das im Chat gerade sehe. Ja, Interceptor hier macht ja sonst unsere Shownotes. Mache ich heute selber, weil wir die ja eh zusammengestellt haben. Das ist überhaupt kein Problem. Da ist es natürlich sehr klug, dass ich die gerade gelöscht habe, die Dinger. Aber die finde ich wieder. Noch sind sie im Papierkorb. Ach ja, die sind ja im Papierkorb. Dann finde ich sie sowieso wieder. Da hoffentlich gehen sie da auch nicht raus. Okay. Ja, war nur so ein Punkt, der mir mal auffiel, dass es jetzt doch immer mal wieder mit den Dingern als Logbedingungen würde ich es allerdings auch nicht sehen. Also ich glaube, da können wir uns einig sein, ne? Das dürfte eher nicht möglich sein. Spätestens wenn ich mich an den Reviewer wende, dürfte das Thema durch sein. Ach, Enigma gemuggelt hatte ich. Das hattest du, glaube ich, rausgesucht, ne? Das hatte ich gemacht, ja. Ist Der das der ist, berühmte? das ist der Berühmte. Genau darum geht es ja, dass der tatsächlich jetzt weg ist. Jetzt machen sich natürlich haufenweise Leute echt die Mühe, dieses sehr anspruchsvolle Rätsel zu lösen und kommen dann irgendwann mit viel Mühe auf die Koordinaten, halten ihren Hinterhand, weil die müssen natürlich teilweise quer durch Deutschland reisen, um dann zum Ground Zero zu kommen. Und dann ist das Ding weg. Aber er will den, glaube ich, wieder, wenn ich das richtig gesehen habe, will er den wieder aufstellen, hätte ich fast gesagt. Also, er hat gesagt, Man beruhigt kann ja euch mal fast sagen, er alle. muss. Ja, nee, sie haben ihm ja schon ange. Hat er ja wohl gleich zig Angebote bekommen, dass der adoptiert wird und. Also, puh, da ging richtig was ab. Und. Aber er hat dann irgendwo jetzt geschrieben, dass er den selber wieder in Ordnung bringen will. Finde ich natürlich auch einen Witz, dass so ein schwieriger Cache dann von irgendeinem Muggel gefunden wird. Das ist natürlich auch schon irgendwo ein Gag in sich, ne? Aber naja. Naja, du weißt ja, wie teilweise schon die Cacher unterwegs sind. Da, ne, Hauptsache, ich kriege den und kann den loggen und was nach mir passiert, ist egal. Davon gibt es leider immer mehr. Ja, stimmt. Ist dann auch kein Wunder, wenn dann irgendein Muggel mal einen Cacher beobachtet und dann darüber dahin kommt. Naja, gut, ich weiß nicht, wo er liegt, deswegen kann ich das auch nicht so wirklich beurteilen. Ist auch nur mal, damit man es mal gehört hat. Also Enigma 1, der oberberühmte Mystery. Für die, die es eigentlich nicht wissen, weißt, wir reden darüber, weil wir 10 Jahre cachen. Das ist so ein Cache, der, ich glaube, nicht übers Internet oder fast nicht übers Internet lösbar ist. Wenn ich das richtig verstanden habe, also nicht mal über Google, sondern wo man wirklich irgendwie ganz, ganz, ganz schwere Rätsel machen muss. So in etwa, glaube ich, bringt das auf den Punkt. Ja, das ist auch eine der wenigen alten, die noch so richtig schön abseits liegende Koordinaten haben. Die Koordinaten von dem Listing sind irgendwo in der Nordsee. Stimmt, das habe ich auch schon mal gesehen. Hätten wir ja auf der Nordseetaufe dann gleich. Ja. Nicht wirklich. Also ich weiß zwar, bei welchem Ort er liegt, aber das will ich jetzt nicht sagen. Es ist auf jeden Fall etwas südlicher. Ja, hat mir auch schon mal irgendwer erzählt, aber der ist für mich auch völlig außer Interesse, weil selber kann ich ihn nicht lösen und ich würde den nie mit geklauten Koordinaten machen. Also da, nee. Das würde ich bei manchen schon machen, aber nicht bei dem. Dafür ist er einfach, nee. Der lebt ja davon, dass man ihn selber löst, sonst ist er ja witzlos. Ja, das ist halt so ein Kult-Cache, wie auch die Walddusche. Ja. Ja, mein, das da irgendwann werde ich dann noch hinfahren, keine Frage. Dann haben wir noch mehr und dann nervig. Wild Du und warst Hund. im Was? Wild- und Hund-Forum unterwegs? Nee, ich habe das wirklich durch Zufall gefunden, seitdem ich so bei Google diese Dinger, die dich da einmal am Tag kriegst du deine Benachrichtigung, wenn es was Neues gibt, wo Geocaching drin steht. Ist unglaublich, was am Tag über Geocaching berichtet wird, das glaubst du gar nicht. Und das Thema wird mit Sicherheit durch jeden Blog gejagt, aber ist es noch nicht, deswegen können wir es jetzt noch nehmen. Da sind Geocacher in Bergnot geraten. Bei Schlechtwetter oder so, ich habe es nicht so genau gelesen, ich finde es auch gar nicht so wichtig. Genau, sie wurden vom Schlechtwetter überrascht, wohl irgendwo in den Bergen. Und mussten dann gerettet werden. Das ist ja alles auch nicht schlimm, aber wieso muss man dann zugeben, dass man Geocacher ist? Also. Naja, jetzt geht da natürlich noch mehr los. Die sind, also diese Geocacher, böse, böse, wie sie sind, gehen nicht nur jetzt in den Wald, die gehen auch noch auf den Berg. Die machen ja von nichts mehr Halt. Ja, ich glaube, das wussten die vorher, wenn ich das richtig gesehen habe. Aber es ist natürlich, das ist ja für die Jäger, siehst du ja selber, dass in ihrem Forum gleich mit wirklich netten Worten darüber berichtet wird. Ja, es ist schon wieder, Ja, ich kann es mir vorstellen. ich zitiere, dann alles reingepackt, was drin ist, und darunter nur noch ein, da fällt einem eigentlich nichts mehr zu ein und den passenden Smiley dahinter. Also, Jungs. Wenn euch das passiert, kann ja jedem mal passieren, dass er in so ein Wetter gerät und dann von der Polizei da gerettet werden muss. Alles kann für bestimmt alles passieren. Aber ob bitte, dann sagt einfach, ihr seid Jäger oder Förster. Aber sagt nicht, ihr seid Geocacher. Das ist blöd. Oder einfach nur Wanderer, das reicht doch schon. Ich Man finde muss ja ich. keine Märchen erzählen, einfach nur wandern. Das ist nicht gelogen. Ja, Man war stimmt. ja wandern, dann ist alles gut. Oder Mountainbiker, dann schieben wir denen das in die Schuhe. Okay, dann einen nervigen habe ich noch. Das war für mich so die Krönung der Nervigkeit. Ab Oktober im TV Geocaching-Show für Kids. Ja. Es war eigentlich egal, was dem Cacher auf dem Berg passiert ist. Wenn wir jetzt eine Show haben im Ja. Fernsehen, ja, dann haben wir es doch jetzt endlich geschafft mit dem Hobby. Dann ist es doch jetzt endlich mal durch, oder? Ist das geil? Es ist zwar nur Pay-TV-Sender Cartoon Network, aber immerhin. Und genau, Cartoon Network Spurensuche. Schnitzeljagd war gestern. Als erster Sender ein auf Geocaching basierte Show ins Programm. Wo dann Kinder im Alter von 9 bis 14 zusammen cachen gehen. Wer also noch einen aufwendigen Cache hat, der heile ist, jetzt wird's langsam Zeit, ihn abzubauen. Promis für die ersten 8 Folgen. Olli P., Genau, super geil. Daniel Aminati, Das toller sind, Promi. wer ist das denn wieder? Weiß ich nicht. Okay, Ross Ross Anthony. Anthony, Das ist diese den habe ich nur irgendwo. komische durch die Gegend hüpfende Schwuchtel da, ne? Oh, das war jetzt politisch inkorrekt, aber der Blonde, der immer ein bisschen komisch spricht, glaube ich. Bürger Lars, und Detlef die Soos. Wenn ich Ja. auf Klo gehe, gucke ich mal früher in die Schüssel, ob der nicht da auch noch drin sitzt, der Detlef die Soos. Ehrlich. Ich verbinde bei denen auch irgendwie nichts mit Outdoor Geocaching. Naja, das sind alles Leute von der Bühne, aber was machen die in der Natur? Da gehören die Ja, auch gar nicht hin. da gebe ich dir auch recht. Na gut, wir wollen ja auch nicht zu viel hier beurteilen. Das soll ja eine News-Sendung mehr sein. Aber sagen wir mal, wir finden es zumindest, glaube ich, mir fällt jetzt das richtige Wort nicht ein. Ja, schön wäre es doch gewesen, wenn jetzt irgendein, was weiß ich, ein Tierfilmer bei gewesen wäre, der noch ein bisschen was über die Tiere erzählt, die da im Wald umherhüpfen oder sowas. Und Ja. vielleicht nochmal was Kluges fallen lässt, wie eben, zu welchen Zeiten sollte man vielleicht nicht durch den Wald rennen, weil man das Wild stört oder sowas. Oh, das Das wäre tut. toll gewesen, aber das sind ja nur alles Leute, die vermutlich von Natur gar nicht so viel Ahnung haben. Stimmt. Und die das belehren, tun im Moment genug andere. Also das ist gleich mal negativ gemeint, aber im Moment ist das ja ein Hype, so genau zu erklären, was man wo wie darf. Und ne, das ist ja schon länger ein Leib. Okay, kommen wir zur Rubrik Kleinkram. Genug Nerviges hatten wir jetzt. Ratzetown wird geschlossen. Ja, nach überschaubarer Zeit. Ich weiß gar Na, nicht, wieso 3 Monate sind auch die ich Mindesthaltedauer wollte und gerade für. fragen, weißt du, wie lange die auf waren? Nee, das weiß ich nicht. Ich bin jetzt Aber so. tatsächlich, ich klicke gerade mal drauf. Aber der hatte eine ganze Menge Loks, hatte ich gelesen. Ja, klar. 202 Favoriten, das finde ich allerdings jetzt schon eigenwillig. Bei jedem 10. Cash muss so ein Favoritenpunkt wieder loswerden. Ja, aber 202 Favoriten für einen Powertrail. Ich meine, ich fand den auch ganz nett, aber es ist und bleibt ein Powertrail. Na gut, 202 Favoritenpunkte. Seit 9.06. gab es den und hat 565 Founds. Boah. Das ist ganz schön üppig, ne? Also, es ist ein Powertrail, ich glaube, so 36 Kilometer oder was das waren in etwa. Hatte den Vorteil, war direkt an der Autobahn. Man konnte also auf der Autobahn echt den Wagen parken, also nicht auf der Autobahn, aber auf der Autobahnraststätte. Und konnte von dort aus losgehen. Schöne Gegend, echt wenig los, das muss man echt alles zugeben. Und genau, 35 Kilometer steht da genau, 35 und so 120 Stück oder 140, ich weiß es nicht. So um den Dreh rum, also 100, 100 und ein paar Zerhackte. Ja, sehr faszinierend. Genau, 144, da steht es nochmal. Und ist jetzt dicht. Warum habe ich jetzt nicht nachgelesen, gestehe ich ein. Ich glaube aber, wenn ich das richtig gehört hatte, dass ihm das einfach zu viel Arbeit war. Ja, er hatte zwischendurch geschrieben, am 3.10. ist Ende, aber ich habe mir den einen jetzt gerade nochmal aufgerufen. Er ist immer noch temporary. Ja. Also Ich glaube, nur deaktiviert. er wollte nochmal drüber nachdenken, ob er da weitermacht. Irgendwie sowas war da zu lesen. Wobei, ich finde das mal witzig, ne? Alle sagen, wie schlimm doch die Powertrails sind. Und das sind 565 Founds. Ich gehe jetzt lieber nicht durch, um zu vergleichen, wer gesagt hat, Powertrails sind scheiße und da trotzdem drin steht, aber naja. Aber es ist abgeräumt. Also letzter Log ist vom 29.10. und am Ja. 30.10. hat der Owner gelockt, nicht mehr vor Ort. Hat er sogar ein bisschen länger gewartet. Stimmt, 3.10. wollte er noch machen, damit die den Feiertag nutzen können, genau. Wie gesagt, ich fand den gar nicht so übel. Vielleicht hat das auch was, das hatte ich auch so überlegt, mit diesem Landkreis Lüneburg zu tun, der ja jetzt, also bei Ratzetown war ja schon betont, dass das der größte, längste und er hat den größten, dicksten. Und jetzt kam ja Landkreis Lüneburg und die haben noch ein bisschen dickeren. Also, die haben jetzt, glaube ich, 200 oder so. Ich raff das nicht mehr ab, ich verfolge das auch offen gestanden nicht mehr. Wenn ich Masse machen will, gehe ich lieber Manzi scannen, das ist dann einfacher. Ja, ernsthaft, ist also Ja. gegen Powertrail eine echte Alternative. Ja, zumal man die ja fast im Vorbeifahren machen kann, ne? Ja, Also ja. die hängen ja gerne öffentlich und dann. Genau, Powertrail musst du unter Umständen noch ein bisschen im Dreck wühlen, obwohl du ja eh nicht suchen musst. Und beim Manzi gehst du vorbei und scannst. Also, nö, habe ich mich tatsächlich mittlerweile darauf eingeschossen, wenn ich mal Lust habe, nur Kilometer zu machen und nicht suchen will, mache ich Manzi. Das ist bequem. Hast du noch gar nicht mit angefangen, ne? Ich habe 3 Stück versucht. Einen davon konnte ich erreichen, die anderen beiden nicht. Der eine war einfach nicht erreichbar. Da hätte ich zu weit auf die aktiven Bahnschienen müssen, bis mein Handy dann gesagt hätte: Jo, jetzt bist du da. Ja, und der letzte im Bunde, der war auf einem wirklich fast überwachten Lost Place. Also darauf zu gehen, war nicht so klug. Was hast du denn für welche raus? Mach hier Hasefeld, das führt rund um Ort. Wunderschön, Heike war begeistert. Die scheißt ja Ja, eh auf Suchen und das, also hat uns ich das habe mich neu da im Ort geführt. angemeldet, habe meine Heimatkoordinaten angegeben und die 3 dichtesten Manzis rausgesucht Ja. und bin losgedüst mit dem Fahrrad und wollte die mal eben abklappern, ja. Einen konnte ich einfach machen, so wie gedacht. Na, die anderen beiden wurden nix und dann habe ich es dann sein lassen. Ne? War der Spaß Dann schon wieder vorbei. gib das jetzt nochmal ein, denn Buxtehude, du glaubst es nicht. Da liegen, glaube ich, 1.000 Stück rundherum. Also, es ist immer noch dünn, die Manzi-Dichte, wenn ich das so mir angucke. Aber gerade Buxtehude, da ist irgend so ein Bubi 68, der klebt euch zu. Also ernsthaft, der Ort ist komplett zugeschissen. Finde ich toll, dann muss ich das nicht machen. Guckst du mal auf manzi.com an, wirst du sehen. Also wirklich wirklich dicht. Also cool gemacht. Aber wie gesagt, ist auch nicht sehr intelligent. Also, da intelligent ist das falsche Wort. Ist auch nicht sehr viel besser als ein Powertrail, außer dass man sich nicht bücken muss. Interessanter finde ich da das nächste Thema aus der Rubrik Kleinkram: Schatzsuche, Earth Caching im Wattenmeer. Und zwar von dem Naturschutzgebiet selber, hast du jetzt geschrieben. Wer hat das da gepostet? Das ist ziemlich cool, das Ganze, ne? Das ist auf www.nationalpark-wattenmeer.de und da gibt es dann irgendwo noch ein Unterverzeichnis NDS, Lernen und Erleben. Also ich verlinke das Ding ja auch. Und dann Watt für Kinder, Earth Caching im Watt. Also die haben den tatsächlich selber da reingelegt und wollen das damit fördern, dass da gecached werden kann, ohne dass da was kaputt gecached wird. Finde ich eine ganz coole Idee. Also Earth Cache, Tradi hätte ich jetzt ein bisschen komisch gefunden, aber Earth Cache da finde ich echt, nee, hat was. Also, und dann vom Naturschutzgebiet selber, Respekt. Jo. Kann man nicht anders sagen. Werden wir aber verlinken, also wer da an sowas Interesse hat, also da, das ist immer echt eine Ausnahme, bis jetzt jedenfalls. Jetzt gibt es ja die ersten Gemeinden, die erst die Caches verbieten und dann wieder zulassen, aber da wollen wir jetzt gar nicht weiter drauf eingehen. Ja, die Treffer kommen auch dichter. Bisher war das ja immer noch weit weg, was ich so gelesen hatte, zumindest von mir aus gesehen, regional gesehen. Jetzt habe ich tatsächlich die ersten gehabt, die weniger als 10 Kilometer entfernt von Buxtehude archiviert wurden. Ja, da waren zwei T5er am Baum und der Geländeeigentümer hat sich direkt bei Groundspeak gemeldet. Ich hatte auf der Nordseetaufe mit Stashlab gesprochen, der die archiviert hatte, und da sagte, er ist tatsächlich den ganz offiziellen Weg gegangen über Groundspeak. Haben die sich gemeldet und gesagt, da hängt irgendwas, was wir hier nicht möchten. Und Hätte ich ihn ja gar nicht anmelden müssen, wenn du ihn schon gefragt hast, du Dussel. Ich habe ihn genau deswegen nämlich angefragt. Nee, hatte ich auch mitgekriegt, dass der wirklich sich da. Also fand ich. Ja, schreckend ist das falsche Wort. Aber du siehst, das Hobby ist so weit, dass jetzt auch normale Menschen wissen schon, an wen sie sich wenden müssen. Also, spannend ist. Aber das war für mich so dieser Effekt, naja, das passiert ja irgendwo anders, ne? Mich betrifft es ja noch nicht. Ja, und jetzt plötzlich, oh, in nächster Nähe. Ja, die Einschläge kommen wirklich näher, es hilft nichts. Genau. Okay, dann haben wir auch den Kleinkram durch. Dann gucken wir mal die Tools. Jetzt finde ich gerade meinen eigenen Eintrag da in Dings nicht. Suchergebnisse Looking aus Ehrlichts Blog. Genau, der hatte da. Mensch, das fand ich so cool. Das wollte ich auch. Ja, nicht groß, aber zumindest mal darauf eingehen. Und glaubst, findest du das? Ah, Was scheiße. Nächstes Mal müssen von wir. oben das Suchfenster? Ach ja, du hast recht. Nächstes Mal müssen wir uns wirklich mal das vorher ausdrucken. Looking. Looking, Ah, ja. gut, das mit dem Suchfenster kannte ich gar nicht. Gut, dass du sagst. Ja, Looking for Cache, genau. Looking for Cache. Zusammengeschrieben, ein Wort. Und da gibt es bei Irrlichts Blog, das verlinken wir natürlich auch wieder, irrlicht-geocaching.de, einen Erfahrungsbericht, wie man das benutzt. Einsatzszenario im Urlaub, ohne Netz, und so weiter. Also im Prinzip kann man sich das so, kann man sich die Caches da offline holen. Ist für die News viel zu groß, das alles zu erklären, aber wir werden es verlinken und wer mal so offline für den Urlaub was braucht, der sein Netbook oder was mit hat, aber eben keinen Internetzugang und möchte gerne ein paar Caches mitnehmen und ein bisschen mehr als die einfachen Sachen, sondern er möchte das auch auf der Karte sehen und ein paar Informationen dazu bekommen. Looking for Cash. Hört sich echt ganz cool an. Gibt's gar keine Frage. Gibt's, glaube ich, für iPhone und iPad. Ich kann es deswegen auch nicht selber ausprobieren. Ich kann auch nur die Screenshots bei Irrlicht angucken. Aber scheint eine echt interessante Geschichte zu sein. Vielleicht kommt es auch irgendwann für Android und für wie heißt der Schrott von Windows da? Dieses Kachelding? Windows Phone. Genau. Warten wir es mal ab. So, was haben wir noch Schönes bei Kleinkram? Ich habe ja mal wieder versucht, Location-Based Game. Du weißt ja, ich habe mein neues Handy. Du hast ja das alte, beziehungsweise dein Frauchen. So, jetzt muss ich mal eben suchen nach Location-Based Game. Und dann habe ich gedacht, jetzt habe ich ja mal wieder GPS-Empfang. Was ich ja nicht so sagen konnte von anderen Handys, die ich vorher hatte. Und habe da mal wieder nachgesucht und musste feststellen, es gibt eigentlich fast gar nichts. Ist dir das auch mal aufgefallen? So, wo habe ich's? Und das Einzige, was ich gefunden habe, was nochmal interessant klingt, ist Augmented Reality in, wenn ich das wieder richtig ausspreche, überhaupt in Berlin. Berlin hast du richtig ausgesprochen. Genau, Spiele-App macht Berlin zu einem riesigen Spielplatz. Ich glaube, das ist so eine Art, wie soll man das denn sagen, so ein Brettspiel, das man dann draußen spielt mit virtuellen Figuren und Gegenständen. Das heißt, man spielt sich durch ganz Berlin und sieht Gegenstände und Sachen, die andere nicht sehen. Und dadurch wirkt man vielleicht ein bisschen bekloppt. Ich muss was trinken. So. Man Aber kann ja nicht noch bekloppter wirken als ein Geocacher. doch, wenn man jetzt gar nichts vor sich hat und was rumfummelt, dann sieht es bestimmt noch komisch aus. Also das hört sich mal witzig an. Also im Prinzip spielt man das in der Stadt und kriegt Sachen eingeblendet oder auch Leute und ähnliches. Finde ich echt ganz cool. Also hört sich interessant an. Verlinken wir natürlich auch wieder. Mal durchlesen. Wer in Berlin das Glück hat zu sein, der kann es mal ausprobieren. Hört sich echt spannend an. Ansonsten habe ich geguckt, Manzi ist das Einzige, was so einigermaßen lebt. Und dann, ja. Interessant ja auch hier der eine Absatz. Mehr als 15% der Deutschen ab 16 Jahren spielen bereits auf ähnliche Weise beim Geocaching, einer Schatzjagd in Parks, Städten und Wäldern. Geocaching ist aber, steht für alles, ne? Das nervt auch langsam, finde ich. Aber hier wird gleich beworben, dass diese Sache jetzt noch spannender ist. Finde ich gut, dann wandert auch einiges ab. Ach, ich glaube, die meisten probieren es aus und ein paar werden tatsächlich abwandern. Also mir fällt das auf beim Manzi. Da sind ja wirklich welche ganz rüber gewandert, weil sie einfach mehr drauf stehen. Was ich zum Teil, also ich werde nie abwandern, also schnell, aber ich kann zum Teil tatsächlich verstehen, was sie dahin lockt, ja. Na gut, auf jeden Fall angucken, wer an solchen Spielen Interesse hat. Da scheint es in Berlin eins zu geben, das wenigstens scheinbar machbar wird. Alles andere, was ich da im Netz gefunden habe, ist ehrlich gesagt entweder tot. Oder es lebt noch nicht. Weißt du noch, in Leipzig gab es auch irgend so einen Anbieter, das Surfing, Geosurfen, ach, irgend so ein Mist. Die wollten schon fast am nächsten Tag anfangen und bis heute ist da nichts passiert. Na gut. Ja. Oh, jetzt sehe ich gerade mal eine Frage im Chat, das ist ein bisschen schon her. Heute ist schwierig, den Chat zu verfolgen, weil wir gleichzeitig Evernote immer aufhaben. Was ist denn die Candy Corn Scary Pumping Special Map bei Manzi? Ja, das wusste ich auch nicht. Das musste ich mir auch erklären lassen. Da gab es dann 50 Punkte für zufällig ausgewählte Manzis. Und wenn den einer gescannt hat, ist danach wieder ein normaler Manzi. Es gibt wieder nur noch 5 Punkte. Also für die, die auf Punkte achten, sind das ganz wichtige Sachen. Ja, ich glaube, das bringt so auf den Punkt. Okay. Der Mika hat in den Kommentaren noch RLGM, also Richard Ludwig Gustav Marter.de gepostet. Was ist Das ist auch noch ein, ja, hier heißt es Real Game. Sollte dann vielleicht in dem Zuge auch mit erwähnt werden. RGLM.de? Richard Ludwig Ach, Gustav Kaufmann. RLM. Ja, das sind tolle so. Also kann man sich gut Ja, Startseite ist. griffig, bleibt förmlich im Kopf hängen. Startseite, es ist ein bisschen wie Geocaching und doch anders. Ich muss da erstmal hin. Oh, scheiße, ich habe schon wieder falsch getippt. Also, ich würde mal über den Namen nachdenken. Ich lande dann immer auf der T-Online-Suchseite. Ganz geil, ey. So, jetzt komme ich auch dahin. Das soll Nee. das Kürzel für Real Game RLMG, sein. sag mal, was habt ihr da? Richard RLGM. Oh, ich habe, ich, Ludwig ja. Gustav Mater. Ich habe noch MG jetzt gehabt. Das war noch frei. Also, wer noch ein neues Spiel aufsetzen will, der macht das, der dreht die letzten beiden Buchstaben. Oh, boah, was ist denn das für eine Seite? Flashig. Ja, die hatte ich mir, glaube ich, auch angeguckt. Jo, die hatte ich, glaube ich, gleich wieder weggeschmissen. Das geht, glaube ich, darum, dann auch in mehreren zu spielen oder so, ne? Na gut, auch dafür werden sich welche finden, angucken. Wir verlinken das nicht, weil ich sie nicht drin habe. Nimm's mir nicht übel, aber jetzt sonst komme ich durcheinander. Ich muss heute sowieso schon so viel schreiben. Aber wir gehen jetzt mal durch unsere API. Also letztes Mal hatte ich ja die API-Partner im Web mal aufgeführt, die es so bei Groundspeak gibt. Diesmal habe ich mir mal die was? Was habe ich mir diesmal nicht rausgesucht? Quatsch, letztes Mal hatte ich die auf dem Desktop, diesmal habe ich mir die aus dem Web rausgesucht. Also irgendwie läuft das heute wirr, ne? Also ich habe nichts getrunken. Vielleicht liegt das daran, dass wir uns hier auf dem Kamerabild sehen, ich keine Ahnung. Egal, fangen wir mal an. Also mir ging es einfach darum zu gucken, wer eigentlich diese API von Groundspeak so alles benutzt. Und so viele sind das gar nicht. Das waren schon auf dem Desktop gar nicht so viele. Übrigens hatte ich da von GAPP berichtet, so eine Art GSAK-Klon. So mehr aus dem Open-Source-Lager, wirkt so ein bisschen so wie die Kommandozeilen-Fetischisten. Die haben sich echt beide, oder zwei haben sich noch gemeldet, die da wohl auch mitprogrammieren, oder der Programmierer selber, ich weiß es gar nicht so ganz genau, haben nochmal darauf hingewiesen, dass man gerne fragen kann. Also das Projekt scheint echt zu leben, und wer da dann Interesse hat, meldet euch bei denen. Die sind echt hilfreich. Also das macht einen guten Eindruck, muss ich sagen. Okay, aber heute kommen API-Partner Web. Wieso rede ich eigentlich schon wieder so viel? Du hast nicht genug gelesen, ne? Ja, das ist Richtig. das. Egal, dann mache ich die. Certitude, oder wie spricht man das aus? Ja. Variante des Geocheckers, wenig Lösungen. Das frage ich mich auch. Da habe ich mal reingeguckt. Da ist nichts. Also, ja, da ist ganz bisschen nur drin. Ich weiß gar nicht. Ja, also sowas wie ein Geo-Checker. Wie gesagt, wir wollen ja auch gar nicht in die Tiefe gehen, sondern einfach nur mal aufzeigen, was es da so gibt. Es gibt also einen Geo-Checker, der Certitude heißt. Vermutlich sitzt jetzt alles vom Rechner und denkt, wir haben jetzt endgültig hier getrunken. Nee, es ist tatsächlich so. Also, Erlaubt aber vielleicht noch ein paar Spielereien, die bisher mit dem normalen Geochecker nicht möglich waren. das kann sein. Ich, so Da genau, wird ich. bestimmt der eine oder andere Mystery-Fuchs noch was rausfinden. Stimmt. Dann meldet er sich und sagt uns Bescheid. Dann haben wir, was haben wir dann? Sachsencacher.de. Ich weiß gar nicht so ganz genau, was er da eigentlich macht. Ich glaube, dieses Live-Cachen, dass man da ja, man kann auch irgendwie Live-Cachen, dann können einen andere verfolgen oder irgendwie sowas. Ja. Wobei ich den Unterschied zu Latitude jetzt nicht sehe. Kennst du den? Ich war noch nicht auf der Seite. Einfach sachsencacher.de. Ja, Sachsencacher als ein also Wort. ich weiß jetzt nicht ganz genau, was der da macht, aber ich glaube, der benutzt diese Live-API, also wo es darum geht, dass man cachen kann oder cachen geht und live irgendwo verfolgt wird, wo man gerade ist. Ja, das ist für mich jetzt nicht so spannend, deswegen habe ich es mir auch nicht wirklich intensiv angeguckt. Weiß ich nicht. Oh, dieses Evernote ist nicht schön zum Suchen. Also ich drucke mir das nächstes Mal tatsächlich. Ich werde so ein Internetausdrucker. Dann verrutscht die Maus, dann springt er wieder aus dem Suchfeld raus. Das macht mich nicht glücklich. Geostats haben wir dann noch. Geostats, was, wo bin ich da? Das ist eine Statistik. Statistikprogramm auf Portugiesisch. Also, wie gesagt, wir erwähnen es mal, aber ja, mir auch nicht. Ich lese gerade im Chat, ich soll euch übrigens von Mönk grüßen. Soll das ein Witz sein? Also, ich bin vielleicht nicht ver. Ach, nee, ich will da gar nicht drauf ein. Ich wüsste jetzt nicht, ich kenne Mönk nicht mal. Sagen wir es mal so. So, Global Caching genau, was haben aus wir den da? Niederlanden. Die haben das Open Caching Com Logo auf der Seite Ja, das habe ich. und nutzen Also, trotzdem die GC-API. cool, ne? Das hat Jeremy bestimmt noch nicht gesehen, sonst hätte er die schon bombardiert und zur Achse des Bösen erklärt. Das kann doch sonst nicht angehen. Wobei das ist auch wieder so, ja, die benutzen, glaube ich, auch diese Live-Geschichte. Das habe ich auch nicht. Also man kriegt auch echt gar nicht so bei den meisten Seiten so richtig raus, was sie da eigentlich machen mit dieser API. Ich dachte, die kostet Geld. Also die holt man sich doch nicht, ja, wie soll ich sagen, die holt man sich doch nicht aus Spaß oder was? Die probieren vielleicht noch so damit herum, so wie auch Microsoft gerade mit dem Windows 8 bei den Nutzern herumprobiert. Nee, Windows 8 haben sie schon an die Wand gefahren. Das haben sie nur noch nicht gemerkt. Na gut, dann kommt Cash Up NB. Ja, das hatte ich mir auf der Seite mal angeguckt. Ich weiß auch bei ihm nicht so ganz genau, was er damit macht. Ich glaube auch, er benutzt die Live-API. Aber seine Internetseite fand ich geil. Also wenn du darauf gehst, dann hat er oben so Menüs. Und die sind so programmiert, dass die so hoch. Also die klappen auf, und wenn du sie loslässt, dann hüpfen sie so ein bisschen nach. Also ist jetzt irgendwie ab vom Thema. Aber ja. Sieht echt witzig aus. Muss man sich angucken. Also verlinken wir. Man findet es auch auf der Geocaching-Seite davon mal ab. Ist eine witzige Geschichte. Also die Internetseite. Nicht, was ihr damit macht, das guckt euch an, aber das ist auch nicht so spannend. Deswegen gehen wir ja auch relativ zügig voran. TB-Scanner habe ich dann noch. TB-Scanner, genau, der zeigt TBs auf einer Karte an. Das kann doch Geocaching kommen auch. Ja, das habe ich noch nicht gesehen. Doch, da gibt es auch so einen Menüpunkt, da kannst du dir auf einer Karte anzeigen lassen, wo dein Travelbug oder deine Geocoin schon war und Aha. dann wird es richtig so mit Linien dargestellt. Mit Start und Endpunkt und so weiter. Das geht eigentlich schon Das habe ich, lange. ja, nee, war mir ganz neu. Also das hatte er auf seiner Seite und ansonsten ist das halt noch ein Coinshop. Und die Seite ist wirklich, die Seite ist sehr einfach gehalten, um das vorsichtig zu sagen. Aber auch die kann man sich dann angucken. Wie gesagt, es geht nur mal darum, aufzuzeigen, wer überhaupt die API benutzt. Dann kommt, hast du eine, kanntest du einen von denen? Nee, von denen nicht, aber CacheEye, was du als nächsten Punkt hast, das Ja. kenne ich und das nutze ich auch schon eine ganze Weile und auch sehr gerne. Das ist echt klasse. Ich erkläre mal, was es ist. Ich Ich habe ja meine ganzen Caches in GSRK hier aus der Region und wenn ich ein Mystery gelöst habe oder zum Beispiel ein Multi zur Hälfte fertiggestellt habe, dann speichere ich mir auch die Koordinaten zu dem jeweiligen Cache dort mit rein in GSRK. Und wenn ich dann wieder in die Gegend gehe, dann exportiere ich von GSRK in CacheEye. Dafür gibt es ein Makro, sodass es wirklich sehr einfach ist. Das klingt jetzt kompliziert, aber es ist in der Ausführung sehr einfach. Und dann werden mir die Mysteries alle schon an der richtigen Position dargestellt, die ganzen Multis mit allen von mir eingetragenen Stationen und so weiter. Also alle Zwischenpunkte, die sonst nicht darstellbar sind. Geocaching.com hat ja inzwischen ein bisschen nachgebessert. Mystery kann man ja Ja. inzwischen auch dort auf der Internetseite richtig darstellen lassen. Aber es hapert natürlich immer noch darum, wenn man dann eben Zwischenstationen hat, die man auch mit besuchen muss und sowas. Und dafür ist es dann klasse. Okay. Okay, das habe ich mir mal selbst gebaut über Autoroute, deswegen kannte ich es gar nicht. Aber das ist natürlich eine coole Variante, klar. Das hört sich gut an. Muss ich mir tatsächlich nochmal näher angucken. Ich hatte mir das nur aufgeschrieben. Na, siehst du, man lernt nie aus. Ja, das ist ganz schmuck. Und dann mache ich mir davon oftmals einen Screenshot, den ich mir ausdrucke und dann habe ich eine richtig schöne Karte für unterwegs. Oh, ich sehe gerade, Mika hat extra ein Event früher verlassen. Na, das hättest du nicht brauchen, Mensch. Da kannst du auch Konserve hören. Bei der News-Sendung ist doch nicht so viel im Chat. Das würde ja auch, da würden sie uns, dann kommen wir ja gar nicht mehr mit einer Stunde aus. Na gut, gehen wir weiter. Cash Companion. Da gibt es FTF-Statistiken. Ja, klasse, Also, damit das Rennen auch richtig wen losgeht. sowas interessiert, ich weiß nicht, wie die das auswerten, aber muss man sich vielleicht mal durchlesen. Aber wen das interessiert, da steht der erste tatsächlich mit 730 FTFs drin. Alter Vogel. Aber wie werten die das aus? Das rätsel ich jetzt auch gerade. Du kannst ja nicht den ersten Log nehmen. Nee. Na, der dritte am Cache ist vielleicht jemand mit Smartphone, der es vor Ort Ja, loggt. ja. Na Dann gut. hat der ja nicht den FTF. Irgendwas werden sie sich ausgedacht haben. Also kann ich mir jetzt auch nicht so wirklich vorstellen, wie man das macht. Aber naja, irgendwas wird es sein. Aber sehr interessant, Projekt Geocaching, Statistiken über Gesamtcaches. Ja, stimmt. Die Seite, deswegen habe ich es auch fett gefärbt. Das war das, wo ich genauer darauf eingehen wollte. Warte mal, wir müssen mal gucken, wie wir eigentlich so in der Zeit sind. Nee, da gehen wir nicht so sehr genau darauf ein. Aber wer sich mal interessiert, so für statistische Zahlen, die jetzt nicht Schwanzvergleich sind, sondern die einem was über die Caches zeigen, der ist da echt richtig. Das ist wirklich, also, wie viele Caches es in Deutschland gibt, was haben wir dann noch? Wie viele es 2011 waren, wie viele 2012 waren, wie viele aktive Cacher. Boah, das ist eine geile Seite. Also das finde ich absolut spannend. Also, um nur mal kurz ein paar Zahlen zu nennen. Aktuell aktive Caches in Deutschland 267.335, deaktiviert 8.476 und archiviert hier in dieser Datenbank 137.257. Ist ein Wahnsinn, ne? Also die Seite finde ich wirklich cool. Also das hat für mich einen Mehrwert. Also da habe ich tatsächlich schon ab und zu reingeguckt jetzt, weil ich es einfach, ja, weiß ich auch nicht, ich weiß nicht, wie er das macht. Na gut, vielleicht über die API. Das kann natürlich sogar sein. Er ist ja in der API gemeldet, vielleicht hat er genau deswegen auch die API. Das kann natürlich sein. Ja, und aus dieser Masse heraus auch interessant, es gibt zum Beispiel nur 149 Caches in ganz Deutschland, die D1 und T4,5 sind. Das ist so auf den ersten Blick das Seltenste in der Kombination. Ja, ich sag, Nee, es ich muss ist, nachbessern. aber es ist cool, ne? Hat alles drin. D5, T4,5 gibt es nur 126. D5, T4,5. Oh ja, Ja. das ist ja auch eine merkwürdige Kombination. Wo habe ich die denn mal gemacht? Muss ich ja auch irgendwo gemacht haben, keine Ahnung. Das kann ich mir auch vorstellen, ja. Wobei ich mittlerweile tatsächlich auch lieber wieder 3-3er und sowas mache. Das macht mir einfach. Boah, die haben mir hier jetzt wieder Nachtcash vor die Tür gelegt, hast du ihn schon gesehen? Von Dobranskis irgendwas. 4,5, 4,5. die Beta-Tester kenne ich ja und einer davon sagte mir schon, irgendwie so 16 Stationen, 5 Stunden oder so und du musst dich auch vorher anmelden, weil es am Start wohl irgendwas gibt, was nur einmal da ist und was du aber brauchst. Und ich weiß auch nicht, also das ist jetzt gar nicht böse gemeint und gegen den Cache, ich kenne ihn ja gar nicht, aber ich habe überhaupt keinen Bock, auch da nur hinzugehen. Ich weiß auch nicht. Ah, vielleicht werde ich alt. Das mag auch sein. Okay, aber wir fangen schon wieder an abzusch. Siehst du, das ist die Gefahr zu zweit. Wir kommen schon wieder ins Schwafeln dann. Na gut, ich. So, Rubrik So, vermischt Rubrik ist, genau. Vermischtes. Warum barrierefreies Geocaching wichtig ist. Ja, das verlinke ich wieder. Das hatte ich rausgesucht, das lag mir nämlich sehr am Herzen. Da wird echt mal, also ohne jetzt ins Detail gehen zu wollen, lest euch den Text durch. Das ist kein zu langer Artikel. Gut, Bilder sind nicht drin, man muss lesen. Aber der ist wirklich spannend und bei dem einen oder anderen fällt einem dann mal auf, warum manchmal geachtet werden sollte, dass man im Rollstuhl da rankommt oder ähnliches. Also ich will es gar nicht zu sehr erklären. Lest es euch durch. Ich finde das einen der Artikel, der sich lohnt, mal zu lesen, weil man einfach mal einen anderen Blick auf die Sachen kriegt. Und das nächste ist auch sehr klasse. Gustav Cäsar 3, Anton Cäsar, Paula Emil. Das zweite Zitu Neustadt Event. Da wurde geputzt, dann gab es von der Stadt Neustadt einen kleinen Geldpreis und daraufhin wurde ein Mammutbaum angeschafft. Die Neustädter Offiziellen mussten sich dann erstmal überlegen, wo man den ja jetzt hinpflanzen kann. Ist Das geil, muss ja doch ein bisschen geplant werden bei solch einem Gerät. Ja, und mal schauen, wie groß dieser Baum denn bald ist, der dann da jetzt aufgestellt wird und eingepflanzt wird. obwohl ich lese gerade, das Geld haben sie übrigens gespendet. An die Katastrophenhilfe in Fukushima, finde ich auch stark. Okay. Und trotzdem folgte aus diesem Event eben noch dieser Mammutbaum. Ja, ist doch schön. Da hängt man jetzt gleich die Dose rein, lässt sie mit hochwachsen. Der wird dann immer schwerer über die Zeit. Hatte ich sie auch angemeldet, ob das jetzt denn das Ziel ist, da einen T5er reinzulegen. Aber sie sagten, das wird wohl noch ein bisschen dauern. Aber ich fand es echt stark, zumal sie dann auch noch unter GC3Y9EG, also GC3Y9EG, das gleich noch ein Event dazu haben, nämlich die Pflanzaktion. Ich glaube, das ist in den nächsten 2, 3 Tagen oder so. Ich hatte jetzt überlegt, ob wir es anmelden oder nicht, aber wir kommen eh zu spät, um da noch einen hinzuschicken. Aber finde ich cool. Also die Aktion finde ich einfach klasse. Aus diesem Zito wächst dann ein Mammutbaum, den sie da abräumen und dann machen sie noch ein Event davon, den einzupflanzen. Also die scheinen Spaß miteinander zu haben. Siehst du, geht auch ohne Verein. Ja. Und ich glaube, so macht Zito dann auch mal richtig Laune. Ja, Bisher war das für mich ja. immer ein bisschen befremdlich, aber bei dem, was daraus jetzt gewachsen ist, klasse, schöne Aktion. Ja, das muss ich auch sagen. Also sonst nehme ich ja sowas nicht so gerne auf, andere Events und so, das ist immer, da muss man für alle werben. Aber sowas, solche Ausnahmen immer wieder gerne, das finde ich einfach stark. Ja. So, dann ist jemand abgewandert. Lieber einen Manzi machen als ein Geocache. Ja, das hat tatsächlich einer Vermuten wir auch. geschrieben. Also War das der Herr Müller? Ja, ne? Ich guck gerade. Also ich werde, wie gesagt, nicht abwandern, aber ich kann das echt verstehen. Ich habe das auch gelesen, so. Ich kann das manchmal zum Teil wirklich. Ja, so viel hat er jetzt nicht. Ich hatte das auf Android gesehen, genau, dass er da abgewandert ist. Genau, Lars Müller. Mache ich inzwischen lieber als Geocaching. Ja, kann ich zum Teil verstehen. Und wie gesagt, also ich werde ihm nicht nachfolgen, aber ich werde das jetzt anfangen zu mischen. Das mache ich mittlerweile schon. Das ist echt schön. Wenn ich wirklich nur laufen will, dann mache ich Manzi. Und wenn ich suchen will, mache ich Cachen. Das passt. So viele sind hier bei uns auch nicht mehr in der Nähe, weißt ja selber. Und dir geht's ja noch. Okay. So, was haben wir noch? Kondolenzbuch für Sinnig haben wir als Ja, also nächstes. das fand ich Da ja. gibt es auch einen GC-Code, das ist Ja. GC3Y2 Paula Anton. Ja, das, also. Ich hätte es fast unter das Skurril gepackt, aber ich weiß auch nicht so richtig, wie ich das einordne. Ich kann doch nicht mal sagen, dass ich es schlimm finde. Ich weiß überhaupt nicht so richtig, was ich mit dem Ding anfangen soll. Vor allem finde ich es gerade nicht in Evernote. Aber das war so ein Event, wo. Also man sollte gar nicht zum Eventort kommen, sondern da lag ein Logbuch in der Nähe und da sollte man sich eintragen. Und das ist praktisch so eine Art Verabschiedung von einem Kescher-Kollegen. Das Grab befindet sich an den oben genannten Koordinaten für alle, die stille Abschied von Stefan nehmen wollen. Also. Aus Gründen des Abschieds verzichten wir alle freiwillig auf Willetent und Intended. Kondolenzsprüche bitte als Reitnot. Aufgrund der Urnenbestattung war ein Kranz nicht möglich, aber wir haben gemeinsam für einen kleinen Strauß gesammelt. Ich weiß nicht so richtig, was man damit anfangen soll. Ob das jetzt wirklich. Ja, weiß ich nicht. Was hältst du davon? Ist das wirklich. Eigentlich passt das. Die Leute legen Caches für Hochzeiten, für Geburtstage, für andere Jubiläen. Und wenn jetzt ein bekannter Cacher, vermute ich mal, ich kannte ihn nicht, aber dort in der Umgebung wird er sicherlich bekannt gewesen sein, Naja, 44 Notes, ja. so weit bekannt und beliebt gewesen sein, dass sich halt einige Leute eben dazu entschlossen haben, dort einen Cache zu legen. Ja, passt. Damit ist es dann. Ich hätte fast gesagt, vollständig, nein, also, aber es gehört ja auch mit dazu. So traurig, Ja, dass es auch ist, aber. aber da jetzt, also ich weiß nicht, Event und dann ohne, das ist mir alles, weiß ich nicht, ein bisschen dick oder wie soll man das sagen? Also komisch, ich finde es komisch. Also da würde ich auch gerne mal ein paar Leser sehen, was die so dazu sagen. Sind wir eigentlich überhaupt noch online? Hier im Chat passiert ja gar nichts, aber na gut, bei der News-Sendung ist das auch verständlich. Dann haben wir noch Gespräch mit den Reviewern, gab es noch? Ja, da gab es doch die Protestaktion. Eigengott hat einen sehr bekannten und beliebten Cache archiviert. Daraufhin gab es dann die große Protestaktion. Oh, jetzt haut mich nicht, ich glaube im Ruhrgebiet war das, grobe Richtung, ja. Wo ganz viele Leute eben ihren Cache archiviert, nee, Entschuldigung, deaktiviert haben, Genau. um ein Zeichen zu setzen. Ja, und was ich klasse finde, man hat das Gespräch gesucht. Eigengott, der diesen Cache Moment, archiviert hatte, war mit dabei. Moment, am Anfang hat man gar nichts gesucht. Nee, am Anfang nicht, aber jetzt zum Ende hin. Ja, aber fandst du das wirklich, also am Anfang haben die ja sehr positive, oder sagen wir mal, am ersten Tag gab es noch sehr positive Resonanz in Facebook. Da war ich, glaube ich, fast der Einzige, der schon geschrieben hatte. Also mich überzeugt der Text nicht in für einen Furz, ehrlich gesagt. Also der Text fängt schon an, unter anderem steht schon ganz oben drin, es beteiligten sich auch einige Reviewer an der Diskussion und gossen mit unbedachten Worten leider zusätzlich Öl ins Feuer. Ich glaube, es hackt. Also da sind zwei, drei Reviewer, die ganz sachlich mal gesagt haben, was sie davon halten. Und Öl wurde nur von einer Seite ins Feuer gegossen. Das ist nämlich die gleiche, die jetzt das hier schreibt. Also das fand ich schon sehr seltsam. Und ganz ehrlich, wenn du mal das zusammenfasst, dann steht da eigentlich drin, vielleicht hätten wir gleich mit den Reviewern sprechen sollen. Das, was ihnen aber auch alle gesagt haben. Fand das jetzt echt noch, also weiß ich nicht, ich fand das, das klingt besser, als es ist für mich. Ich finde, dass es zumindest ein gutes Ende von der ganzen Aktion ist, dass es nicht einen Streit gab, der einfach jetzt im Sande verläuft, sondern dass man sich zum Ende hin doch zusammengesetzt hat. Die Reviewer haben es nochmal erklärt. Es ist auch angekommen. Man ist sich dem einig geworden. Natürlich ist es schade, wenn ein beliebter großer Cache archiviert werden muss, aber es war alles regelgerecht und in Ordnung. Und Also ja, einige Protestler haben. die Archivierung war jetzt in Ordnung, also nicht Ja, der die Cache. Archivierung war. Ja, die Archivierung war in Ordnung und regelgerecht. Ja, und am Ende war dann doch alles okay. Und finde ich gut, dass dann jetzt doch zumindest zum Ende die Einsicht kam, dass die Archivierung so Ja, richtig ich war. bin da mit der Einsicht noch so ein bisschen, wie gesagt, muss man das mit den unbedachten Worten leider zusätzlich Öl ins Feuer? Nee, da hat nur eine Seite reichlich gekippt. Also, habe ich ein bisschen Schmerzen mit. Aber ich gebe dir recht, also insgesamt ist es gut, dass es jetzt beendet ist. Dass scheinbar die es auch eingesehen haben, dass das nichts mit Willkür zu tun hatte. Ich meine, da lachte ehrlich gesagt auch schon das halbe Internet drüber. Also, das war schon absurd, die ganze Geschichte. Aber wenn es jetzt vom Tisch ist. Obwohl, ich habe langsam Angst um unsere Reviewer-Sprechstunde da Mitte Januar. Ich habe zwar schon viele Fragen gekriegt, tatsächlich haben wir schon etliche. Aber im Moment macht jeder Reviewer-Sprechstunde. Sprechstunde ist das aufgefallen. Jeder Blog, jeder Podcast, alle machen jetzt Reviewer-Sprechstunde. Ja, Wir kaum haben sind wir wieder das zu. Thema angenommen und ich achte drauf, finde ich tatsächlich auch überall im Netz Ja, irgendwelche ne? Reviewer-Sprechstunden Und und wir sind zu Interviews spät und. dran. Und haben wir das eigentlich schon angekündigt? Das weiß ich gar nicht. Also wenn nicht, dann machen wir im Januar machen wir auch eine Reviewer-Sprechstunde mit Stashlab und Sanne. Muss ja auch ein Mädchen bei sein, damit das sich einigermaßen benommen wird. Und ja, mal sehen, was die beiden zu sagen haben. Und wir machen es natürlich live und hoffen auf viel Beteiligung durch den Chat, weil deswegen bietet sich das ja bei uns an. Ja, was habe ich noch? Rubrik Skurril, skurril. ja. Das wird übrigens tatsächlich mit Doppel-R geschrieben, möchte ich nochmal erwähnen. Also unser Troll ist ein Idiot, aber da ist das einzige Mal in seinem Leben, glaube ich, dass er recht gehabt hat. Also das ist tatsächlich mit Doppel-R. Hartz IV Geocacher ist das erste Thema. Ja. Ich weiß nicht mal, was das soll das jetzt witzig gemeint sein oder ironisch oder ich glaube auf Facebook war das, ne? Irgendwo tauchte der auf. Ja. Oder soll das jetzt als Gegenpart zum Berufsgeocacher sein? Ich habe es nicht wirklich komplett verstanden. Ich hatte mir da auch nichts aufgeschrieben, das hatte ich mir nur so notiert. Fand ich irgendwie seltsam. Ich weiß auch nicht, ob es ihn jetzt noch gibt. Wenn da einer Näheres weiß, würde uns auch immer mal interessieren. Sag mal, finde ich Ja, jetzt. den gibt's noch. Ich habe gerade den Facebook-Link hier mal geklickt. Seite kommt ein bisschen langsam, ungewohnt, aber ja, gibt es. Bist du sicher, dass diese Suchfunktion da funktioniert hier in. Ja, wenn du Harz mit TZ tippst, dann findest du das. Bin ich was? Ja, hatte ich, aber ich finde im Moment gar nichts. Also komisch hier. Schweigende Mehrheit, ja. Das sehen wir. Mal oben die Suche aus. Ne, ich mache mir mal keinen Filter setzen. Ja, so viel ist da noch nicht los auf der Seite. Er hat geschrieben, so, ich trinke jetzt erstmal einen Energy Drink und dann lege ich einen Manzi Power Trail. Ja, Naja. und dann hat er wieder aufgehört. Ne? Das wirkte alles auf mich so, weiß ich auch nicht, sehr komisch. Im Moment scheint das ja Mode zu sein. Da auf Twitter gibt es ja auch immer mehr Accounts, bei denen es nur darum geht, auf anderen rumzuhacken. Boah, ich finde es langsam echt einfach bescheuert. Muss ich mal sagen. Diese ganze. Ich weiß nicht. Ja. Verdiene eigentlich nicht mal einen Link. Wer es Ja, unbedingt will, soll hast du bei recht. Hast Facebook nach Hartz IV Geocacher suchen. Nee, hast du recht. So, jetzt hat sich. Siehst du, ich musste tatsächlich mal hier aktualisieren, meine Seite. Der hat nämlich nichts mehr gefunden. So, schon wieder ein Reviewer. Du hast eine E-Mail vom gestörten Bäcker bekommen. Nee, ich nicht. Das hat er irgendwo. Ich weiß gar nicht, ob er das veröffentlicht hat. Auf jeden Fall findet man das in Foren T-Online. Das werden wir ja verlinken wieder. Und da gab es dann. Wo war denn das? Gab es eine E-Mail von Störtebreaker. Der schrieb: Auf zum FTF. Also, das ist keine E-Mail. Ich glaube, das ist aus dem. Aus den Logs unten gewesen. Auf jeden Fall schrieb er auf zum FTF bei irgendeinem Cache. Als nächstes kam dann die Antwort: Welcher gestörte Bäcker? Offensichtlich kennt also Störtebreaker wirklich noch nicht jeder. Also wirklich süß. Verlinken wir, ist halt skurril. Das muss man lesen, dann sieht man den Witz. Was Kurze haben wir da? Zwischeninfo, die hier bei dir nicht in den Notizen steht. Die Helgeoland-Tour am 13. April Oh ja. 2013 findet statt. Die Organisatoren sind wieder unsere berühmten drei. Bist du sicher? Ist Behaupte das. ich jetzt einfach. Ich Also der Herr glaube, Schweigert der hat das auf jeden Blinker Fall wollte das am gepostet Anfang bei nicht Facebook. da. Erzähle ich da zu viel? Gut, also sicher weiß ich, dass diese Tour stattfindet. Das hat Herr Schweigert bei Facebook gepostet. Zusatzhinweis, an dem Tag kann man aus organisatorischen Gründen leider nicht auf Helgoland heiraten. Zumindest nicht im Rahmen der Helgeoland-Tour. Kann man nicht? Kann man nicht. Das würde sich ja anbieten. Da sind ja jede Menge Leute, die alle immer das Es offen. scheint ja jemanden angefragt zu haben, sonst würde das hier nicht so öffentlich posten, Oh, oder? bitte, ey. Ich warte, wann das erste Mal Sex gibt. Also, ich. Oh, naja, okay. Wirklich? Müssen die Leute selber wissen. Nee, ich will das auch. Die Bilder will ich nicht jetzt. Nein. Nein. Dann habe ich noch gefunden. Grüne Forum wieder. Also, manche Leute sind aber auch wirklich so. Ich weiß auch nicht. Ich glaube, die meinen es gar nicht böse. Die wollen nur spielen, oder wie man das nennen möchte, aber es läuft dann unter dem Betreff Vortrag über Geocaching. Und da hat dann einer gepostet: Liebe Braunschweiger Geocacher, für die Braunschweiger Nerd Night sind wir immer auf der Suche nach skurrilen Hobbys, die noch nicht jeder kennt. Was erwarten die, dass man sich jetzt freut darüber, dass mein Hobby schon mal gleich als skurril bezeichnet wird und die noch nicht jeder kennt, ist so ein Punkt, der jetzt auch irgendwie beim Cachen nicht mehr zutrifft. Also dementsprechend sind dann auch die Antworten, also verlinken wir, ist wieder einer von diesen Beiträgen im Grünen Forum, die man ruhig lesen kann. Da wird auch erst ab der zweiten Seite beleidigt, von daher ist echt spaßig. Also ja, habe ich gern gelesen. Selten dämliche Anfrage, auch ehrlich. Bistum Trier, neue Wege des Glaubens. Ja, süß. Die haben. Also, ich hab's dreimal gelesen und immer nicht völlig verstanden, aber sozusagen, das ist sozusagen heiliges Cachen. Also, da gibt es einen ganzen Artikel drüber und christliche Mystik als Wegweiser zur Selbst- und Gotteserfahrung. Also, Das, man muss das gelesen haben. Es ist ein echtes Kunststück, Geocaching damit ins, also, nee, liest selber. Das will ich gar nicht. Ich habe mir auch selbst aufgeschrieben, nach dem Erbrechen kann man dann cachen gehen. Macht da, was ihr wollt in eurem Bistum, aber nennt's doch nicht immer alles Geocachen, ehrlich, ey. Muss man denn für dieses heilige Geocaching ein GPS kaufen oder geht das sogar ohne, weil man andere Zeichen Ich bekommt? erwarte davon, dass einer mir von mir das Wasser öffnet und so in der Art muss das ablaufen, denke ich mal. Nee, ist also schon sehr seltsam. So, dann haben wir noch. Das müssen wir unbedingt verlinken. Das kann man jetzt eigentlich nochmal kurz beschreiben. Das hat einer im grünen Forum gepostet. Das scheint auch ernsthaft kein Fake zu sein. Hast du dir das Bild mal angeguckt in Evernote hier? Die Sau hat Eindruck hinterlassen, ist die Genau. Notiz dazu. Das ist auch der tatsächlich hier der Betreff des Beitrags. Die Sau hat Eindruck hinterlassen. Punkt, Punkt, Punkt. Das ist ein Ford. Was ist denn das für ein Ford? Sieht schnittig aus vorne. Aber es ist ein Fiesta, ne? Ja, kenne ich auch nicht so genau. Auf jeden Fall Ach, erkennt das man, Bild habe ich gesehen, ja, man ja. Ich werde erkennt den Link gleich mal eben haarklein. in die Kommentare Ja, ist schmeißen. cool, ne? Man erkennt genau die Sau vorne am Spoiler. Die muss also, da ist das Wildschwein wirklich gegen dieses Auto gerannt und jetzt sieht das aus, ja, im Prinzip wie gemalt, ne? Wie lackiert. Ja, es sieht klasse aus. Also, tut die Sau ja ein bisschen leid, aber es ist einfach ein geiles Bild. Also, wir werden es auf jeden Fall verlinken. Wer es vorher schon sehen will, die Sau hat Eindruck hinterlassen, Punkt, Punkt, Punkt, im grünen Forum. Es ist wirklich ein Bild, das sich lohnt anzugucken. Jetzt muss ich mal was trinken. Ja, und dann haben wir das Letzte. So, der Link ist jetzt in den Kommentaren. Hast du gesehen, dass wir 37 Sachen in den 60 Minuten fast durchkriegen? Ja. So. Aber das kam mir heute etwas unsortiert vor. Wir müssen noch üben, das zusammenzumachen. Oh ja. Aber das So, kriegen wir auch Geocaching hin. Log bei Global Cache Hunter hast du ihm noch Ja, aufgeschrieben. wo habe ich das denn? Ich suche das gerade. Was? Ach ja, da oben, genau. Global. Der Filter funktioniert scheinbar nur einige Male. Da muss man mal neu sein. Warum nutzt du auch einen anderen Filter als ich? Ja, weiß ich auch nicht. Du hast ja das bezahlte, teure Evernote und nicht das kostenfreie für Arme. Okay. Ach, das ist der gekidnappte Ja, Geocache. Von da dem habe ich schon haben die gelesen. tatsächlich, Ja. ist hier in Englisch, wollen wir gar nicht alles vorlesen, aber im Prinzip haben sie tatsächlich in Ägypten einen Cache gekidnappt und dem Owner angeboten, ihn wieder hinzutun, wenn er Geld zahlt. Das finde ich so Nee, geil. ich habe jetzt den Text hier gerade nicht vor Augen, aber ich habe das, glaube ich, noch anders in Erinnerung, dass also tatsächlich immer den Cache dort wegnimmt und immer wenn ein Sucher vorbeikommt, dann heißt es eben, ah, wenn du hier einen Cache willst, dann gib mal einen Dollar oder Ach, was. Ja, dann stimmt, jetzt musst du wo du es. quasi dafür Ja, bezahlen, dass du an den Cache stimmt. Ich hatte rankommst. das nur überflogen, aber stimmt. Please don't pay to see the cashbox. Wie geil ist das denn, ey? Ich fasse es nicht. Das dürfte der erste entführte Cache in der Landschaft dann sein. Aber auch der Spruch dazu war doch irgendwie von dem Owner, ist ja okay, dass die Ägypter versuchen, mit jedem Kram Geld zu machen, aber hier geht's eindeutig zu weit. Ja, also ist schon ziemlich heftig, muss ich auch sagen. Sehr Naja. klasse. Ja, dann haben wir es tatsächlich geschafft. Wir sind durch und wir haben 58 Minuten. Also wir haben noch ein, 2 Minuten. Ja, Also ich sage das. schon mal ein ganz großes Dankeschön an alle, die, egal ob live oder in der Konserve später, bis hierhin durchgehalten haben. Stimmt, war Respekt. heute ein bisschen ruckelig, ne? Das müssen Das wir war noch üben, ruckelig. ja, stimmt. Ja, das üben wir also, Jungs, bis zum nächsten Mal. Ich muss sowieso mal im Auge behalten, ob die News so gut ankommen, dass wir die weiterführen oder ob wir die vielleicht wieder weglassen, weil es ja doch, also 3 im Monat ist doch ganz schön viel. Also auf diesen muss man sich auch ein bisschen vorbereiten. Merkst ja selber, diesmal haben wir das beide zu wenig gemacht. Da müssen wir nächstes Mal gründlicher sein, damit das mehr Hand und Fuß noch hat. Also ich werde den Link zu dieser Sendung, zu der Konserve, an den MCK-04 schicken, unseren nächsten Gast Um ihn zu schockieren, oder? in der schweigenden Mehrheit. Nein, der kommt aus der Radioszene und der soll das irgendwie analysieren und sein Ergebnis nachher live vortragen. Gott, wird das peinlich. Der kommt aus der Radioszene? Ja. Mann. Guck mal, jetzt werden wir gelobt. Das ist Phishing for Compliments, hat wieder geklappt. Nee, ich bin nicht ganz zufrieden heute. Aber das muss ich einspielen, weil wir jetzt zu zweit sind und über Skype haben wir es auch noch nicht probiert. Das ist Übungssache. Wir haben die 60 Minuten gehalten, das fand ich ganz gut, weil die News sollten wir nicht zu lange machen. Und wir müssen einfach mal sehen, ob die noch interessant ist, wenn die Dosis wieder da sind. Ich glaube, die werden bald wiederkommen, wenn ich das so richtig sehe. Und das ist auch gut so. Ja, wir haben ja auch viel Input zugeschoben bekommen. Vielen Dank auch dafür. Stimmt. Denn das haben wir natürlich nicht alles alleine aus dem Internet gefischt. Natürlich haben wir ein paar eigene Sachen eingestreut, aber bei weitem nicht alles. Nee, um Gottes Willen. Wir versuchen ja auch möglichst immer, wie gesagt, für die, die sich ein bisschen wundern manchmal, es sollen immer zweite Reihe Nachrichten sein. Also, was jeder Blog schon beschrieben hat, da brauchen wir nicht auch nochmal drüber reden. Das macht keinen Sinn, sondern das sollen schon Sachen sein, die so ein bisschen aus der zweiten Reihe stammen. Na gut, dann sind wir durch. Machen wir nochmal, können wir wenigstens sagen, auch irgendwann nächste Woche. Das sieht man aber auch im Kalender und auf der Seite. Kommt dann die Sprechstunde mit Outdoor Spirit, wenn er sich dann meldet und mir bestätigt, dass er noch davon weiß. Das hat er bis jetzt noch nicht getan. Dann haben wir am 20. irgendwann, ne, mit MCK dann die Geschichte. Also wieder ein Gast. Diesmal haben wir auch mal wieder ein Newbie. Wir möchten nämlich, auch wenn natürlich die Stars der Szene oder die etwas berühmteren oder bekannteren, oder wie immer man das jetzt nennen möchte, wie Tracer oder jetzt auch wieder der Sandmann, da kam ja jetzt schon, mein Gott, ey, also. Ja, die ziehen vielleicht auch ganz gut das Publikum, aber wir möchten schon dabei bleiben, dass wir auch viele Newbies haben, ne? Und der MCK ist ja nun wirklich ein Newbie, das kann man ja nicht anders sagen. Ja, begeisterter Newbie. Vielleicht am Rande nochmal die Info. Ich hätte auch nicht gedacht, dass wir da wirklich mal so hinkommen. Wir können nur 750 Ja, Live-Hörer ja. zurzeit haben. Und mit dem Sandmann, befürchte ich, werden wir da an die Grenze kommen. Ja, habe ich ihm auch schon gesagt. Er sagt, na, da haben ja nur 14 geliked. Ich sage, sonst liked keiner oder zwei. Also unterschätzt das nicht. Und er soll sein Licht auch nicht unter den Scheffel stellen. Und alle wollen ja mal, dass er interviewt wird. Ich hoffe, wir kriegen das überhaupt hin. Immerhin ist das ein Profi. Ich weiß noch, mit den Ja. Cyberberries am Ende hat er die nämlich interviewt. Und das wird uns nicht passieren, glaubt mir, wenn wir ihn hier fesseln. Wir wollen ihn befragen und er muss diesmal was von sich sagen. Der Termin für den Sandmann steht, das ist der 15. oder 13. Moment, ich bin gerade im November, ich habe nachgeguckt, mit MCK04 treffen wir uns am Mittwoch, den 21. November. Ja. Um 20 Uhr gehen wir da live. Und im Dezember sind wir am Donnerstag, den 13. Dezember. Genau. Auch um 20 Uhr live mit dem Sandmann. Wenn natürlich nichts dann dazwischen kommt, wofür jetzt mal erstmal nicht von ausgehen. Und ich habe mal den Anbieter gefragt, der hat sich noch nicht zurückgemeldet, ob wir für den Tag vielleicht gegen so einen einmaligen Aufpreis oder so, dass er dann mal die Zahl hochdrückt. Ich habe da auch so ein bisschen Befürchtung. Ansonsten müsste halt schnell sein. 750 Leute können gleichzeitig hören. Und ich weiß nicht, wie viel Irre es da draußen gibt, aber bei den letzten Sendungen haben wir tatsächlich so ganz schön viele gehabt. Also so viel fehlt da nicht mehr, um die Grenze zu erreichen. Und der Sandmann zieht mit Sicherheit Leute. Und Dezember ist auch noch ein Monat, wo man mal so ein bisschen mehr Muße vielleicht hat. Wir werden es sehen. Nachher hört vielleicht auch gar keiner zu, man weiß es nicht. Aber für heute sind wir, würde ich sagen, durch, oder? Jo, wir sind durch. Vielen Dank fürs Zuhören. Ja. Dann spielen wir jetzt unser Lied. wo ist denn hier mein Webtelefon? Wünschen euch noch alles Gute da draußen und ihr hört jetzt den Abspann. Aber ich hatte auch den Moment, falschen Moment. Ich habe benutzt. noch gar nichts über Filmdosen gehört heute. Nee, das gehört auch nicht in die News. Das kommt, da müssen Sie Okay. jetzt bis nächste Woche drauf warten. Ich bin schon so gewohnt. Ich vermisse das gerade. Dann sagen wir erstmal Ciao. Vielen Dank fürs Zuhören, Jungs. Tschüss. Jetzt. Genau, das ist ja keine News mehr mit den Filmdosen, da hat er recht.